Grim 104, Grim 104 ist eigentlich ganz geil, was du machst, aber danke. Guck doch mal draußen, ja. Ist einfach geiles Wetter, ja, willst du nicht mal einen Track darüber, ja, einfach so ein Track, genau, wie du so chillst mit einem Drink und einer heißen Mama, Sommer im Kiez. Ja, okay. Du willst deinen Track über Sommer im Kiez, okay, Banger, renn rum und komm auf den Speed und hoch über den Köpfen der Nike-Mützen tragenden Gangster, starren alte Männer aus dem Fenster am Brunnen sitzen Penner, im Sommer sind es mehr. Da vorne in dem Auto hören zwei Typen Flair. Ey, sag doch mal was Chilliges, irgendwas Spontanes. Nein, ein Ghetto ist ein Ghetto, auch wenn es warm ist. Ein Ghetto ist ein Ghetto, ein Ghetto ist ein Ghetto, ein Ghetto ist ein Ghetto, auch wenn es warm ist. Ein Ghetto ist ein Ghetto, ein Ghetto ist ein Ghetto, ein Ghetto ist ein Ghetto, auch wenn es warm ist. Du willst deinen Track über Sommer im Kiez? Wo sind wir denn hier? Bestimmt nicht bei C. Du möchtest singen über Chillen der Favela. Wo sind wir denn hier? Bei Culture Candela, du willst deinen Track mit sehr schönen Vorboten. Wo sind wir hier? Bestimmt nicht bei Orboten.